Simonenko, erster Sekretär der ZKDKP der Ukraine, richtete zum 71. Gründungstag der Partei der Arbeit Koreas ein Glückwunschtelegramm an Marschall Kim Jong-un. Er schrieb, unter der Führung von Genossen Kim Jong-un entwickle die Partei der Arbeit Koreas alle Bereiche der sozialistischen Volkswirtschaft, die Bereiche Militärwesen, Wissenschaft, Kultur und Kunst überzeugend und erfolgreich und kämpfe aktiv gegen Imperialismus der Welt mit den USA als Rädelsführer, der die schöpferische Außen- und Innenpolitik Koreas zu verhindern versuche. Er wünschte dann den Genossen Kim Jong-un beste Gesundheit und viel Glück und den koreanischen Kameraden neue Erfolge bei der Erfüllung der Aufgaben aus dem 7. Parteitag der Partei der Arbeit Koreas.